Ihr liegt noch in den Windeln oder seid noch nicht mal geboren. Doch alle Lieder, die wir singen, sind auch für eure Ohren. Wenn sie uns an einem fernen Morgen an den Galgen bringen, bleibt unsere letzte Hoffnung, ihr werdet unsere Lieder singen. Ihr werdet unsere Lieder singen. Und irgendwann seid ihr größer und der Feind will euch verwirren. Vielleicht hört ihr unsere alten Scheiben. Lasst euch auf eurem Weg nicht beirren. Wenn sie uns an einem fernen Morgen an den Galgen bringen, bleibt unsere letzte Hoffnung, ihr werdet unsere Lieder singen, ihr werdet unsere Lieder singen. Und ihr werdet sie nicht nur singen, ihr werdet sie auch verstehen. Ihr werdet schaffen, was wir nicht schafften. Deutsches Blut darf nie vergehen. Wenn sie uns an einem fernen Morgen an den Galgen bringen, bleibt unsere letzte Hoffnung. Ihr werdet unsere Lieder singen. Wenn sie uns an einem fernen Morgen an den Galgen bringen, bleibt unsere letzte Hoffnung. Ihr werdet unsere Lieder singen. Ihr werdet unsere Lieder singen. Ihr werdet unsere Lieder singen.